mal zu, das trifft mich hart. Wo die Kinder aus den Brüsten raus sind und wir haben uns da auch was gespart. Und die Wohnung ist doch auch ganz okay, stecken auch Asche drin. Und halbes Leben, sag ich dir, schmeißt man doch nicht einfach. Einen Grund für deinen Höhenflug. Du lass dich an unsere Kinder aus, was doch nur uns beide betrifft. Gib uns eine Chance und hab Geduld. Zeit ist ein gutes Gegengift. Du sagst, oh.